Lesen Sie jetzt Aufgabe 14. Guten Tag, Meier. Ich habe einen Termin um 15 Uhr. Guten Tag, Herr Meier. 4 Patienten sind noch vor Ihnen. Muss ich lange warten? Nein, vielleicht eine halbe Stunde. Nehmen Sie bitte im Wartezimmer Platz. Der Doktor ruft Sie dann.